Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Rote Haus. Meine neue Klientin hieß Richter und genauso klang sie am Telefon. Sie wohnte in einer teuren Gegend. Das Grundstück und das Haus sahen nach einer siebenstelligen Summe aus. Auch Frau Richter sah edel aus. Wir leben seit 5 Jahren hier. Es ist ein idyllischer Ort mit netten Nachbarn. Aber seit einigen Wochen machen wir uns Sorgen. Sie und Ihr Mann? Ja, wir planen eine Familie. Haben Sie schon Offerten eingeholt? Wie meinen Sie das? Es klingt so, als würden Sie sich nicht mit dem erstbesten Kind zufrieden geben. Natürlich werden wir alle verfügbaren Tests machen. Aber das geht Sie nichts an. Da haben Sie eigentlich recht. Mein Mann arbeitet in der Rohstoffbranche. Er ist oft im Ausland, deshalb kriegt er nicht mit, was hier los ist. Was ist denn los bei den Nachbarn? Das Haus da drüben. Ja. Gehörte einem alten Mann, alleinstehend. Er war sehr schweigsam und lebte zurückgezogen. Vor einigen Monaten ist er verstorben und jetzt gehen junge Leute ein und aus. Das Haus ist besetzt worden. Das vermute ich. Aber die Polizei sagt, dass sie das nichts angeht, solange es keine Räumungsklage der Hausbesitzer gibt. Wer hat das Haus geerbt? Niemand. Herr Lochmatter hatte keine Kinder. Ich befürchte, dass das da drüben Terroristen sind. Das hört sich nach einem gefährlichen Job an. Dafür verlange ich das Doppelte. Ich benötige einen Tausender als Vorschuss. Das kann ich einrichten. Ich muss sowieso noch einkaufen, da komme ich bei einem Geldautomaten vorbei. Wie viele Leute haben das Haus besetzt? Keine Ahnung. Ich habe eine junge Frau und einen jungen Mann gesehen. Der Mann trägt einen Bart. Vielleicht ist das ein Islamist. Ja, die Frau sieht eher aus wie eine Linksterroristin, das würde passen. Das Haus ist rot. Backstein ist nicht mein Fall. Und? Arbeiten Sie für mich? Sobald ich den Vorschuss habe, lege ich los. Gut. Ich bin in einer halben Stunde zurück. Während ich auf meine Klientin wartete, schaute ich mich in der Gegend um. Ich sah Menschen bei der Gartenarbeit und Menschen, die Hunde spazieren führten. Niemand schien besorgt zu sein und auch die Hunde machten keinen terroristischen Eindruck. Nachdem ich den Vorschuss eingesteckt hatte, ging ich zum Haus des verstorbenen Herrn Lochmatter. Eine junge Frau öffnete die Tür, nachdem ich mehrmals geklingelt hatte. Wir kaufen nichts und wir glauben an nichts. Das ist aber schade. Ist es nicht? Einen schönen Tag. Moment, ich interessiere mich für das Haus. Herr Lochmatter war ein guter Bekannter. Ich war ab und zu bei ihm zu Besuch und wir haben gemeinsam Karten gespielt. Er ist tot. Wenn Sie mit dem Karten spielen möchten, kann ich Ihnen die Adresse des Friedhofs geben. Haben Sie das Haus geerbt? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Es gibt Gerüchte im Quartier. Es gibt immer und überall Gerüchte. Die Menschen sind blöd, ängstlich und neidisch. Darüber gibt es tonnenweise Literatur. Ich interessiere mich nicht für Literatur. Das überrascht mich nicht. Und beleidigen lasse ich mich auch nicht zwischen Tür und Angel. Sie haben geklingelt und ich war so blöd, zur Tür zu gehen. Wir sollten uns in aller Ruhe unterhalten. Sie sind ja schlimmer als die Idioten, die einem am Telefon überteuerte Omega-3-Pillen verkaufen wollen. Ich will Ihnen nichts verkaufen. Ich will Ihnen nur eine Menge Ärger ersparen. War das jetzt eine Drohung? Das war ein Angebot. Ich mache Ihnen jetzt auch ein Angebot. Sie verschwinden und ich vergesse, dass Sie geklingelt haben. Wenn nicht, fotografiere ich Sie und danach beraten wir das weitere Vorgehen. Wer ist wir? Immer schön lächeln. Sie machte mit ihrem Handy ein Foto. Ich lächelte und revanchierte mich, indem ich sie ebenfalls knipste. Danach trat sie einen Schritt zurück und donnerte die Tür vor meiner Nase zu. Als ich das Grundstück verließ, traf ich auf einen Postboten. Sind Sie mit Herrn Lochmatter verwandt? Nein, aber ich kümmere mich um alles, was ihn betrifft. Ich habe auf alles einen Kleber drauf gemacht. Verstorben. Aber jetzt kommen jede Menge Pakete für eine Frau Clara Meyer. Sie wohnt seit einigen Wochen in dem Haus. Ich habe mich erkundigt. Herr Lochmatter hatte keine Erben. Eigentlich habe ich gehofft, dass er mir eine Kleinigkeit vererbt. Ich war immer nett zu ihm. Das genügt heutzutage nicht mehr. Wem sagen Sie das? Anständig kommt man auf keinen grünen Zweig. Überall gibt es nur noch Gauner und Spekulanten. Sind Sie vielleicht an einem Schenkkreis interessiert? Ich könnte Ihnen für 10.000 Franken einen Einstieg garantieren. Die Gewinnchancen liegen bei 2.000%. Ich schüttelte den Kopf und er holte über ein Dutzend Pakete bekannter Modeversandhäuser aus dem Wagen und lud sie auf einen Gepäckroller. Ich verbrachte die nächsten Stunden damit, das Rote Haus zu beobachten. Doch erst als es dunkel wurde, tat sich etwas. Und wie? Ein lauter Knall schreckte die Katzen auf und ich sah eine Gestalt, die die Flucht ergriff. Spinnst du? Habe ich ihn getroffen? Sie haben geschossen. Wer sind Sie? Der Typ war schon am Nachmittag da. Soll ich auf ihn schießen? Du hast einen Knall. Heißt doch nur eine Schreckschusspistole, aber wirkungsvoll. Wen haben Sie in die Flucht geschlagen? Jemand wollte in das Haus eindringen. Ein Einbrecher. Was denn sonst? Er ist weggerannt. Ich denke, wir rufen die Polizei. Ich traue dem Typen nicht. Vielleicht ist das ein Komplize. Mein Name ist Philip Meloni, ich bin Privatdetektiv. Ah, das ist ja wie im Kino. Für wen arbeiten Sie? Für besorgte Nachbarn. Sie könnten für uns arbeiten. Ich kann problemlos für zwei Klienten arbeiten. Allerdings könnte es zu einem Interessenskonflikt kommen. Jemand terrorisiert uns. Und versucht einzubrechen. Deshalb habe ich mir die Knarre besorgt. Ein Pfefferspray hätte es auch getan. Ha! Du hast keine Ahnung. Pfefferspray ist was für Frauen. Es muss knallen, so richtig. Wie sah der Mann aus, der einbrechen wollte? Groß und dünn und um die 40. Ach. So dünn war er nicht und auch nicht besonders groß. Aber älter. Ich denke um die 60. Der war doch noch keine 60. Und er war größer als ich. Ja, aber nicht groß. Also ich bin nicht klein. Du bist kleiner als ich. Ja, weil du überdurchschnittlich groß bist. Können Sie den Mann ausfindig machen? Bei diesen tollen Zeugenaussagen ist das nur eine Frage der Zeit. Ich schätze mal 1 bis 2 Jahre. Der kommt nicht zurück, jetzt wo er weiß, dass wir wehrhaft sind. Für wen arbeiten Sie eigentlich? Für einen von Lochmatters Gläubigern? Lochmatter war verschuldet? Allerdings. Das Grundstück wird versteigert. Bis es soweit ist und juristisch alles geklärt ist, wohnen wir hier drin, damit das Haus vor Besetzern sicher ist. Früher gehörten wir auch zu den Besetzern. Ach, das waren wilde Zeiten. Ich glaube nicht, dass sich der Privatdetektiv dafür interessiert. Sie schaute mich mit einem Blick an, der sämtliche Türen zuknallen ließ. Ich ging und wollte meine Klientin auf dem Laufenden halten, doch sie war nicht da. Deshalb suchte ich nach einem Restaurant und wurde schon bald fündig. Mit einer ehemals knusprigen Pizza im Magen besuchte ich meine Klientin. Sie trug einen eng anliegenden Trainingsanzug und war außer Atem. Was starren Sie mich so an? Sie tragen nicht viel unter dem Anzug. Sie könnten da drüben auf das Poster starren. Das könnte ich. Weshalb tun Sie es nicht? Ich studiere Ihre Atemfrequenz. Genug jetzt. Was haben Sie herausgefunden? Das Nachbarhaus ist nicht besetzt worden. Die jungen Leute wohnen da drin, bis das Haus versteigert wird. Und wer sorgt dafür, dass Sie keinen Unfug anstellen? Die beiden sehen ganz vernünftig aus. Der Mann trägt einen Bart. Das sagten Sie bereits. Das ist total angesagt. Die Hipsters laufen so rum. Hipsters? Ja. Sind das diese Sänger, die nicht singen können? Ich schlage vor, dass ich den Vorschuss behalte und wir den Fall gemeinsam abschließen. Gemeinsam abschließen? Das verstehe ich nicht. Ja, wir könnten es auch gemeinsam einschließen. Ich bin verheiratet. Ich flirte nicht mit anderen Männern. Schon gar nicht mit Männern, die für mich arbeiten. Ich möchte, dass Sie in den nächsten Tagen weiter zum Rechten schauen. Das wird teuer. Da drüben braut sich etwas zusammen. Das spüre ich. Ich kann nachts nicht schlafen, wenn ich daran denke. Ich fühle mich beobachtet. Soll ich über Nacht bleiben? Sie können im Gartenhäuschen schlafen. Ist das wasserdicht? Es ist schön und warm, von Regen keine Spur. Also, haben wir einen Deal? Meinetwegen. Sie können die Gästetoilette benutzen. Die ganze Nacht. Haben Sie Probleme mit der Prostata? Nicht, dass ich wüsste. Mein Vater muss dauernd auf die Toilette. In der Natur gleicht sich alles aus. Das ist eine interessante These. Junge Frauen haben ständig Probleme mit der Blase. Das ist nur richtig, dass die Männer im Alter auch Probleme kriegen. Blase um Blase, sozusagen. Wie? Ich lege eine Decke hin und pumpe die Matratze auf. Für 2 bis 3 Nächte sollte das gehen. Danach kommt mein Mann zurück. Wir gingen in den Garten. Sie zeigte mir das Häuschen, das überraschend geräumig war und in etwa die Dimensionen meines Büros aufwies. Es dauerte keine 10 Minuten, bis es zu regnen begann. Und es dauerte gut 3 Stunden, bis ich Gesellschaft erhielt. Entschuldigung. Das wusste ich nicht. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Mein Name ist Wiederkehr. Uli Wiederkehr. Ich suche Schutz vor dem Regen. Sie kennen das Lied? Giftgeschelte from the storm. Wenn Sie die Gitarre auspacken, rufe ich die Polizei. Ich bin völlig durchnässt. In meinem Alter holt man sich rasch eine Lungenentzündung. Was machen Sie auf dem Grundstück der Richter? Das ist eine lange Geschichte. Mir genügt der Klappentext. Ich beobachte das Nachbargrundstück. Ja, und Sie? Ich übernachte im Gartenhäuschen. Das ist ein Hobby von mir. Verstehe. Sie sind der Gärtner des Hauses? Sozusagen. Weshalb interessieren Sie sich für die Nachbarn? Nicht für die Nachbarn, nur für das Haus. Sie möchten es kaufen? Nein, nein, nein, so viel Geld besitze ich nicht. Sie sind weder dünn noch dick und auch kein Riese und vermutlich um die 60. Na, und? Sie waren heute Nachmittag schon hier. Ich dachte, das Haus steht leer. Sie wollten einbrechen? Ich wollte Gewissheit. Sie wollten aus religiösen Gründen in das Haus eindringen. Ich sage nichts mehr, sonst drehen Sie mir noch einen Strick daraus. Dafür ist die Polizei zuständig. Sie haben die Polizei gerufen? So etwas würde ich nie freiwillig tun. Und was ist das da? Blaulicht? Könnte auch ein Krankenwagen sein. Ich haue ab. Verraten Sie mich nicht. Ich bitte Sie inständig darum. Der Mann faltete seine Hände. Es sah lächerlich aus. Er verschwand im strömenden Regen und mir blieb nichts anderes übrig, als mich ebenfalls unter die Naturdusche zu begeben. Zwei Streifenwagen verhießen nichts Gutes. Und der Mann, dem ich begegnete, unterstrich das Ganze nur. Na, Maloney? Streunen Sie nachts durch die Stadt? Oder rennen Sie unseren Einsatzwagen hinterher? Ich arbeite in der Nachbarschaft und hatte heute ein angenehmes Gespräch mit den jungen Leuten, die in diesem Haus wohnen. Üble Sache, Maloney. Uns wurde ein Mord gemeldet. Eine junge Frau. Frau Meyer ist tot. Sie kennen das Opfer. Flüchtig. Sie hat mich heute mit ihrem Handy fotografiert. Ah, mit dem Handy? Ja. Für wen arbeiten Sie? Für eine Nachbarin. Und was für eine Arbeit ist das? Das ist vertraulich. Sie sind mitten in der Nacht von der Polizei vor einem Haus gesehen worden, in dem ein Mord geschehen ist. Dafür könnte ich Sie mit nach Hause, mit aufs Revier nehmen. Das ist nicht viel schlechter als der Regen. Was ist mit dem jungen Mann? Ist er im Haus? Er hat uns verständigt. Wenn Sie schon mal hier sind, können Sie bei der Befragung mithelfen. Wir gingen ins Haus. Unsere Schritte hallten durch die Räume, da fast alle Zimmer leer standen. Im großen Wohnzimmer stand ein altes Sofa und eine noch ältere Ständerlampe, die nur gerade die direkte Umgebung beleuchtete. Der junge Mann auf dem Sofa sah blass aus. Name, Vorname, Blutgruppe und Parteizugehörigkeit. Pritschki Adrian. Moment. Sie sollten verwirrt sein wegen der Blutgruppe und der Parteizugehörigkeit. Pritschki Adrian. Das sagten Sie bereits. Pritschki Adrian. Was ist geschehen? So geht das nicht, Maloney. Einer muss das Gespräch leiten und das bin ich. Pritschki Adrian. Es reicht jetzt, Herr Pritschki Adrian. Erzählen Sie uns, was in der Nacht geschehen ist. Ich habe Geräusche gehört und bin aufgewacht. Sie haben die Geräusche im Schlaf gehört? Nein, ich bin wegen der Geräusche aufgewacht. Ah, und was waren das für Geräusche? Ich weiß es nicht. Geräusche eben. Geräusche eben. Was sollen wir mit einer solchen Aussage anfangen? Sie sind aufgestanden. Und was geschah danach? Ich habe Licht gemacht, aber in den meisten Zimmern hat es kein Licht. Ich bin über sie gestolpert. Es war grauenhaft. Wer ist sie und was war grauenhaft? Sie war grauenhaft entstellt. Clara, da war überall Blut. Ich rief ihren Namen, aber sie antwortete nicht. Das Gesicht war nur Blut. Ich fühlte ihren Puls, aber da war nichts. Dann nahm ich das Handy und rief die Polizei. Vorbildlich. Und jetzt sind wir hier, sichern Spuren und finden den oder die Täter. Er hat schon am Nachmittag versucht, in das Haus einzudringen. Sie haben den Mörder gesehen? Es war der gleiche Mann. Sind Sie sicher? Ich hörte Geräusche im Garten und schaute aus dem Fenster. Er kletterte über den Gartenzaun. Ja, ja, ich habe den Mann erkannt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir werden garantiert Fingerabdrücke oder DNA finden. Der Mann ist so gut wie überführt. Also ich will nicht hierbleiben. Können Sie mich irgendwo unterbringen? Sie können in meinem Büro übernachten. Der junge Mann ist schon genug schockiert. Ihr Büro würde er nicht verkraften. Sie können bei uns im Revier übernachten. Wir haben einen Ruheraum. Der ist sicherlich mit Polizistinnen und Polizisten überfüllt. Dieser Ruheraum dient der Entspannung, Maloney. Nur wer sich zwischendurch entspannt, ist auch voll einsatzfähig. Ich will nicht aufs Revier. Bringen Sie mich zu einem Hotel. Meinetwegen. Aber das müssen Sie selber zahlen. Der junge Mann nickte und stand auf. Ich ging zurück in den Regen und dachte an den Mann, der sich Ueli Wiederkehr nannte und der im Gartenhaus der Nachbarn Zuflucht gesucht hatte. Nicht gerade ein übliches Verhalten für einen Mann, der gerade im Haus gegenüber eine Frau ermordet hatte. Meine Klientin hatte von der aufregenden Nacht nichts mitbekommen. Offenbar hatte meine Anwesenheit auf dem Grundstück für einen tiefen, langen Schlaf gesorgt. Gierig sog sie auf, was ich zu berichten hatte. Ich hatte also doch recht. Das sind Extremisten. Vielleicht wurde die junge Frau von einem ausländischen Geheimdienst getötet. Der Mann, dem ich im Gartenhaus begegnet bin, sah nicht aus wie ein Agent. Weshalb sollte er in das Haus eindringen und die Frau töten? Das werde ich ihn fragen, sobald ich ihn ausfindig gemacht habe. Glauben Sie, dass ich in Lebensgefahr bin? Das bezweifle ich. In den Filmen, bei denen es um eine Verschwörung geht, werden immer alle Zeugen beseitigt. Das sind Märchen für Erwachsene. Solche Filme werden mit Leichen angereichert. Dafür gibt es Spezialisten. Man nennt sie Drehbuchautoren. Die Zeugen werden manchmal Wochen nach einer Tat beseitigt. Sie sind keine Zeugin. Aber der Mörder hat sich in unserem Garten versteckt. Er wird zurückkommen und uns alle töten. Er könnte höchstens hinter mir her sein, aber ich fürchte mich nicht. Sie haben Ihr Leben ja auch schon gelebt. Die besten Jahre kommen erst noch. Das steht in meinem Horoskop. Seit mindestens 30 Jahren. Ich bleibe nicht im Haus. Ich halte das nicht aus. Jedes Geräusch könnte das Letzte sein. Ich werde Sie beschützen, solange Sie möchten. Wir könnten uns auf eine Monatspauschale einigen. Einer kann gar nichts machen. Da steckt etwas Großes dahinter. Das spüre ich. Mist! Ich wollte heute keine Kohlenhydrate essen, aber jetzt komme ich um vor Hunger. Sie stürzte sich auf einen Laib Brot und schnitt eine dicke Scheibe ab, die sie umgehend verspeiste. Danach packte sie Kleider in eine Tasche und fuhr weg. Ich fuhr zurück in mein Büro und erkundigte mich nach Ueli Wiederkehr. Zu meiner Überraschung fand ich seine Adresse problemlos. Eine Stunde später saß ich in seiner kleinen Wohnung. Warum sollte ich Ihnen nicht meinen richtigen Namen sagen? Sie sind nachts auf ein fremdes Grundstück eingedrungen, nachdem Sie zuvor im Nachbarhaus eine junge Frau getötet haben. Wovon reden Sie? Von einer jungen Frau, die in der Nacht getötet wurde. Damit habe ich nichts zu tun. Sie wollten in das Haus einbrechen. Ja, weil ich glaubte, dass das Haus noch nicht geräumt worden war. Wonach wollten Sie suchen? Nach Unterlagen. Ich habe vor 20 Jahren mit Lochmatter Geschäfte gemacht. Ich bin bis heute überzeugt davon, dass er mich reingelegt hat. Ich wollte Gewissheit. Das ist alles. Er hat mir auch meine Frau weggenommen. Sie haben ihn gehasst. Als ich von seinem Tod las, ist alles wieder hochgekommen. In der Zeitung stand, dass es ein öffentliches Inventar gibt, was so viel heißt, dass keine Erben da sind oder keiner das Erbe antreten möchte. Ich wollte mir nur die alten Unterlagen anschauen. Sind Sie gestern Nacht in das Haus eingedrungen? Ich überlegte hin und her. Aber da brannte ständig Licht und ich sah, wie sich jemand bewegte. Auch noch um 3 Uhr morgens. Ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Es sah so aus, als würde er nervös hin und her wandern. Von einem Raum in den nächsten. Ein Raum war hell erleuchtet. Ich war schließlich so durchnässt, dass ich zu frieren begann. Und ich sah das Gartenhaus auf dem Nachbargrundstück und dachte, dass ich da eine Weile im Trockenen warten könnte. Haben Sie etwas gehört? Vielleicht einen Streit? Nein, ich sah nur den Mann, der hin und her ging. Keine Frau? Nein, da war keine Frau. Wie sah der Mann aus? Schmal und eher klein. Ich würde sagen, gedrungen. Und er trägt einen Bart. Kann es sein, dass der Mann Sie gesehen hat? Das ist schon möglich. Ich bin kein geübter Einbrecher. Wir fahren jetzt gemeinsam ins Polizeipräsidium. Glauben Sie, dass ich Einsicht in die Unterlagen von Lochmatter kriege? Das bezweifle ich. Zudem dürften die betrügerischen Geschäfte längst verjährt sein. Verjährt schon, aber nicht vergessen. Es nagt an mir. Können Sie das verstehen? Er erwartete keine Antwort. Auf dem Weg ins Polizeipräsidium erzählte er mir von seiner Frau, die ihn damals mit Lochmatter betrug und ihm aus heiterem Himmel eröffnete, dass sie zu Lochmatter ziehen würde. Bei der Polizei hörte man sich seine Geschichte geduldig und ratlos an. Üble Sache, Maloney. Es kommt immer öfter vor, dass einsame und verbitterte Menschen zu uns kommen und uns ihre Lebensgeschichte erzählen. Eines Tages werden sie das ebenfalls tun, Maloney. Ist das alles, was Sie zu sagen haben? Ich bin von Lochmatter betrogen und hintergangen worden. Ich erwarte nach all den Jahren Genugtuung. Was für eine Genugtuung? Und Sie Schadenersatz? Dafür sind wir nicht zuständig. Aber für Mord und Totschlag. Herr Wiederkehr ist ein wichtiger Zeuge im Mordfall, Meier. Zeuge. Was haben Sie beobachtet? Da war ein Mann, der nervös auf und ab ging. Moment. Sind Sie der Mann, der in das Haus eingebrochen ist? Sie sind verhaftet auf der Stelle. Ich bin unschuldig. Sie wurden gesehen. Es gibt eine Aussage. Herr Britschke behauptet, dass Sie nachts in das Haus eingedrungen sind und Frau Meier getötet haben. Weshalb sollt ihr das tun? Weil er verrückt ist, wie die meisten Ihrer Klientinnen und Klienten. Herr Wiederkehr ist nicht mein Klient. Dann hat er einen anderen Dachschaden. Ich bin nicht verrückt. Ich bin ein Zeuge. Also gut. Erzählen Sie uns, was Sie gesehen haben. Aber schön langsam, damit sein Gehirn nicht ins Trudeln gerät. Die alte Mund, Maloney. Wenn Herr Wiederkehr als Täter nicht in Frage kommt, sind Sie unser neuer Hauptverdächtiger. Er war im Gartenhaus der Nachbarn. Der Reihe nach. Erzählen Sie uns, was Sie gesehen haben. 2 Stunden später brütete der Polizist noch immer über der Aussage und ich versuchte ihm vergeblich, die Zusammenhänge zu erläutern. Herr Wiederkehr saß derweil dösend auf einem Stuhl. Es verging eine weitere Stunde, bis wir zu Herrn Britschke fuhren, der von der Polizei in einem Hotel untergebracht worden war. Bitte beschreiben Sie uns den Mann, den Sie in der Tat nach gesehen haben. Ach, ich bin nicht gut darin, ich kann mir Gesichter nicht gut merken. Bei Namen geht das viel besser. Hat der Mann seinen Namen genannt? Nein. Dann benötigen wir die Beschreibung. Das ist überflüssig. Sie sollten ihn fragen, weshalb er gestern Nacht gelogen hat. Ich und gelogen? Das ist eine Frechheit. Sie sagten, dass Sie durch Geräusche geweckt wurden. Ja, dazu stehe ich. Sie wurden gesehen, wie Sie stundenlang nervös auf und ab gingen. Das ist unmöglich. Man kann von den Nachbarhäusern nicht ins Haus sehen. Moment. Sie geben zu, dass Sie nicht geschlafen haben. Ich gebe gar nichts zu. Mein Onkel ist Anwalt, ich will mit ihm reden. Wer nach einem Anwalt fragt, braucht meistens auch einen. Ich will nicht als Justizirrtum enden. Gab es zwischen Ihnen und Frau Meier Streit? Wovon reden Sie? Sie haben sie erschlagen und danach wussten sie weder ein noch aus. Sie gingen stundenlang auf und ab. Dann sahen sie im Garten Herrn Wiederkehr, der sie beobachtete. Und schon hatten sie einen Plan. Sie riefen die Polizei und erzählten vom Einbrecher, den sie in die Flucht geschlagen haben. Ist die Märchenstunde zu Ende? Philipp Maloney ist kein Märchenonkel. Was er sagt, ist vielleicht nicht richtig durchdacht. Aber für so etwas haben wir Profis. Die werden den Tathergang virtuell nachstellen. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Ich sage nichts mehr. Das tat er dann auch. Doch nach einem Monat Untersuchungshaft wurde er gesprächig. Es war zwischen ihm und Clara Meier zu einem Streit gekommen. Sie wollte ihn vor die Tür setzen, dabei kam es zu Handgreiflichkeiten und einem Schlag, der die Frau tötete. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten das Rote Haus.